Aus gegebenem Anlass eine Warnung. Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Mit Ach und Krach entkommen. Besser könnte man TJs spektakuläre Flucht aus der eisigen Bergwelt der Lüneburger Heide nicht beschreiben. Fast hätte der Yeti ihn gehabt, doch TJ mobilisierte seine letzten Kräfte nebst der entlegensten Alveolen seiner Lungenlappen und schaffte es mit letzter Energie, seinen Wanst in sein Kompakt-SUV zu hieven, welches er vorausschauend mit der Front in einer Schutzhütte geparkt hatte. Nur diesem Umstand war es zu verdanken, dass die Windschutzscheibe schnee- und eisfrei blieb, sodass er sofort durchstarten und dem Yeti um Haaresbreite entkommen konnte. Jenem Yeti, der, sich in der entlegenen Bergwelt bei Wilsede grinsend, in der Schutzhütte seines mit einem roten Anorak bewährten Fellkostüms entledigte. Prüfend schaute er auf seine Smartwatch. Geile Pace. Eine neue Bestzeit. Direkt mal in die Abnehmgruppe hochladen. Touristen erschrecken zahlt sich eben aus. Ach, was muss man oft von bösen Ownern hören oder lesen? Es brodelt in der Dosenhausener Gerüchteküche, bevor wir uns der neuesten Verschwörungstheorie um GC8JV2M widmen, rufen wir uns kurz einen Ausschnitt aus Episode 1 ins Gedächtnis. Und hier noch schnell eine Eilmeldung vom Tage. Theo, wir fahren nach Lorsch. Genauer gesagt nach Einhausen. Wer nicht weiß, was es in Einhausen zu bestaunen gibt, er wird es ahnen. Denn es sind Eier. Viele Eier. Und die, die sie legen. Tja, Eier muss man haben. So lange, bis einer mit Fiskas kommt. Dann ist's vorbei mit der Eierei. Aber bis dahin... Tja, bis dahin, da lachen ja die Hühner. Dieser Cache lag nun knapp ein Jahr auf öffentlichem Grund der örtlichen Gemeinde. Über 270 Funde zeigten ein gewisses und ungebrochenes Interesse der Dosensuche an diesem Cache, der plötzlich und unvermittelt seitens des Geocaching-Headquarters archiviert wurde. Wie konnte das passieren? Und vor allem, warum? Radio KRD hat sämtliche Kosten und Mühen gescheut, ist einfach einem gezwitscherten Link gefolgt und hat zwei Logs gelesen. Vollkommen ausreichend, wie ich erfinde, um eine hanebüchende Theorie zu entwickeln. Wie also zum Henker konnte das passieren? Der Grund ist so einfach wie banal. Zitat: Dieser Geocache wurde auf Anfrage eines ansässigen Grundstücksverwalters archiviert. Zitat Ende. Seitens einzelner Stimmen aus der Community wird seitdem gemutmaßt, dass es mit einem Einzug in ein nahestehendes Rest-Kfz zu tun haben könnte. Soweit die Erkenntnisse, die sich den Loks unter dem Listing entnehmen lassen. Derweil wurde ein Topf aufgesetzt und einige der bekannteren Köche haben damit begonnen, ein Verschwörungssüppchen anzusetzen. Es wird fleißig gewürzt im Dosenland und bevor die olfaktorisch suboptimale Kreation gänzlich im Ausguss des kulinarischen Nirvanas versickert, muss Radio KAD selbstverständlich auch seinen Senf dazugeben. Mutmaßliche Verschwörungen, verschworene Mutmaßungen, die dunkle Seite der Dosensuche, stinkender Fisch, frisch auf den Tisch. Und jetzt folgt brav dem roten Hering. Schmirolanski? Morgen, Paule. Ibims, der Dunsti. Ah, morgen, Dunsti. Wie geht's dir? Haben ja lange nicht mehr gesprochen. Ach, Paule, muss ja. Es ist ja gerade bei allen Veranstaltern schlecht. Die Pandemie, weißt du? Ja, das hört man überall. Was kann ich für dich tun? Ich hätte da ein kleines Problem am Eierhof. Ein Problem? Was denn für ein Problem? Soweit ich weiß, ist mit dem Hof alles in Ordnung. Es geht nicht um den Hof, sondern um ein Grundstück in der Nähe. Ich hatte da vor gut einem Jahr mal ein Projekt am Start. Gut für mich, gut für die Region, aber nicht gut genug. Du weißt ja, dass ich diese Veranstaltungen veranstalte und damit Millionen Touristen in unsere Region hole. Gut, das ist jetzt etwas blöd, aber weil ja bald alle geimpft sind, könnte es bald wieder losgehen. Naja, könnte. Wie könnte? Woran hakt's denn? An den Regeln. Welchen Regeln? Na, ich hab dir doch damals von diesem Zugpferd für die Region erzählt. Geocaching. Ja, mir schwant, da war was. Aber da gibt es Regeln. Die kann man manchmal umgehen, aber manchmal geht's eben nicht. Damals, das tolle Projekt am Eierhof, das musste ich kurzzeitig aus Gründen schließen, weil ich es noch besser machen wollte. Noch besser heißt, noch mehr Teilnehmer und damit noch mehr Profit für die lokale Wirtschaft. Ich mach das ja nicht für mich, Paule, ich mach das für uns alle. Aber kurz bevor ich fertig war, hat dort jemand anders eine Dose hingeschmissen. Eine Dose hingeschmissen? Ja, also ein Cache gelegt. Nichts Besonderes da. Da kräht quasi kein Hahn nach, aber damit blockiert es meinen Platz und ich konnte nicht weitermachen. Verdeckst. Das ist ja blöd. Genau. Zumal damit den ansässigen Unternehmen Millionen durch die Lappen gehen. Meine Projekte sprechen ja, wie du weißt, in erster Linie das Premium-Segment an. Sprich, die liquidesten der Liquiden. Ich hab dann mal abgewartet, denn mir war klar, dass sich diese Dose nicht lange halten wird. Ein derart langweiliges Ding, sowas besucht ja niemand. Früher oder später gibt es bei sowas Wartungsmängel und dann verschwindet so ein Teil. Okay, dann. Nix ist okay. Denn der Cache verschwand nicht, obwohl bereits unzählige Leute appelliert haben, das Teil zu archivieren. Teilweise aus dem Ausland. Mensch, Dunsti, und da kann man nichts machen? Ich nicht, aber du, Paule. Du könntest schon. Dann klär mich mal auf. Ich schicke dir ein Bild von dem besagten Grundstück. Da kannst du sehen, wo das Problem liegt. Das Listing sende ich dir auch. Das hat eine Nummer. Ferner sende ich dir eine Kontaktadresse. Da meldest du dich als Grundstücksverwalter und fragst mal dumm an, was die Dose dort verloren hat und wer das gestattet hätte. Damit sollte sich das Problem umgehend erledigen. Einfach so? Nein, wegen der Regeln. Weil jeder, der eine Dose legen will, sich vorab eine Erlaubnis des Grundstückseigentümers beschaffen muss, die übrigens jederzeit widerrufen werden könnte. Das ist überhaupt nur eine Dose. Wir reden hier von Pfennigskram. Pfennigskram, der dem zukünftigen Wohlstand der Gemeinde entgegensteht. Zumindest solange mein Projekt dort weiter blockiert wird, für das du mir übrigens noch eine Exklusiverlaubnis ausstellen müsstest. Das geht doch klar. Selbstverständlich. Dann schick mir das mal zu. Ich kümmere mich gleich drum. Das wäre doch gelacht. Danke, Paule. Du kriegst selbstverständlich Freikarten für deine Jungs. Danke vielmals. Und dein Problem? Dunsti. Eine Hand wäscht schließlich die andere. Super. Dann vielen Dank nochmal. Und bleib gesund. Du auch. Tschüssi. Jo, ciao. So oder so ähnlich könnte sich das mutmaßliche Telefonat der Personen Dunstzee und Schmirolanski, Namen frei erfunden, abgespielt haben, sofern es überhaupt stattfand. Wir wissen es nicht. Auch ist mir nicht bekannt, ob der Owner des archivierten Caches für seinen Cache seinerzeit eine Erlaubnis eingeholt hatte und diese vom Freischalten-Reviewer im Listing hinterlegen ließ. Falls nicht, leider selbst schuld. Falls doch, wäre es interessant zu wissen, warum der die Erlaubnisgebende sich nicht direkt an den Owner, dessen Kontaktadresse ja bekannt sein müsste, sondern umständlich an Geocaching.com wandte, um gegebenenfalls die Erlaubnis zu widerrufen. Kaum proklamiert Geocaching.com die vorläufigen diesjährigen Souvenirtermine, wird das Thema von den meisten bekannten Blogs aufgegriffen. Richtig so. Es gibt ja sonst kaum etwas zu schreiben. Da Radio KD selten tagesaktuell ist, lohnt ein Beitrag über derartige Themen in der Regel kaum. Wie sagt es ein Sprichwort? Yesterday News wraps today's fish. Zu Deutsch. In die Neuigkeiten von gestern wickelt man den heutigen Fisch. Andererseits wurde schon alles gesagt. Nur noch nicht von jedem, daher als zeitschindende Maßnahme an dieser Stelle kein Auszug aus dem offiziellen Geocaching.com-Souvenirprogramm 2021. Beachten Sie bitte bei der Souvenirjagd unbedingt die örtlichen Pandemievorschriften. Kommen wir nun zur sogenannten Gänseblümchenkette, der Daisy Chain. Derartige Ketten sind laut Geocaching-Regularium nicht erlaubt, weshalb es keinen Bonus zum Bonus zum Bonus geben darf, beziehungsweise keine Reihe von Mysteries, die aufeinander aufbauen. Theoretisch. Warum das so ist? Es soll vermieden werden, dass durch den Ausfall eines Caches die darauf aufbauenden Caches nicht mehr findbar sind. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn die ganze Reihe nicht mehr gewartet wird und mit der Zeit einzelne Caches ins Archiv wandern. Übrig bleiben Mysteries, die quasi nicht mehr lösbar sind, weshalb sie nicht gesucht werden. Sie erhalten keine Logs, der Status wird immer ungeklärter, doch mangels DNFs oder NAs werden sie nicht archiviert und blockieren Platz für Neues. Dennoch ist es möglich, eine Reihe von Mysteries zu legen, die aufeinander aufbauen. Es muss nur sichergestellt sein, dass selbst beim Totalausfall, das heißt, wenn im Schlimmstfall der letzte Rätselcache allein übrig bleibt, dieser noch lösbar ist. Wie man das macht? Ganz einfach. Man versteckt die Koordinaten des Folgecaches nicht in der Dose des vorhergehenden, sondern gestaltet das Rätsel zum Beispiel so, dass die Lösung des Vorcaches auf die Koordinaten des Folgecaches deuten. Beispiel. Gelegt werden drei Mysteries, die aufeinander aufbauen. M1, M2 und M3. M1 beinhaltet ein Rätsel, durch dessen Lösung man Koordinaten der Finaldose 1 erhält. M2 beinhaltet eine Peilung von einem unbekannten Ort. Um diesen zu finden, müssen zunächst die Finalkoordinaten von M1 ermittelt werden. Wichtig an dieser Stelle, ermittelt, nicht gefunden. Um M3 zu finden, benötigt man die Finalkoordinaten von M1 und M2, den unbekannten Ort aus M2 und eine weitere Information, die es zu errätseln gilt. Damit können die Finalkoordinaten der Dose berechnet werden. Durch diese Beispielkonstellation kann M3 gelöst und gefunden werden, selbst wenn M1 und M2 archiviert wurden. Die benötigten Informationen können mittels des jeweiligen Listings durch die Lösung der zugehörigen Aufgaben ermittelt werden. Das Aufsuchen der physikalischen Dose ist nicht nötig, sofern man sie nicht loggen möchte oder sie zwischenzeitlich archiviert wurde. Möglicherweise wird nun jemand einwerfen, es sei ja blöd, dass man quasi alle Caches zu Hause lösen kann und nicht nacheinander aufsuchen muss, weil sich die Infos in der jeweiligen Dose oder deren Logbuch befinden. Zwei Vorteile machen meines Erachtens dieses Manko wett. Erstens, es dient der Umwelt, weil gegebenenfalls eine Fahrt genügt und nicht jeder Cache einzeln angefahren werden muss. Und zweitens, die Ausfallsicherheit der restlichen Kette, wenn ein Glied ausfällt. Schließlich weiß man nie, wann einem Cache plötzlich die Duldung entzogen wird. Pro-Tipp: Sprecht die Angelegenheit vor dem Einreichen der Reihe mit der reviewenden Person eures Vertrauens durch. Das spart wie immer Arbeit und Nerven. Zumal man im Vorfeld dabei direkt klären kann, ob die gewünschten Koordinaten noch frei sind. Und mit dieser Bombensensation endet diese Episode. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.